Schanden wähnt ich und strafte den hießenden Trotz. Doch feig und dumm dachtest du mich, so hätt ich verraten, dich zu rächen, zu gering wärst du meinem Krim. Thank you.